starken Besen lieder. Die Träume bös und arg, die lasst uns jetzt begraben und einen großen Sarg hinein leg ich gar manches, doch sag ich noch nicht was. Der Sarg muss sein noch größer, dies Heidelberger Fass. Und wo deine Toten bahre und Bretter fest und dick, auch muss sie sein noch länger als wie du meinst die Brück. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein als wie der starke Christoph im Dom zu Köln am Rhein. Wie sollen den Sarg forttragen und senken ins Meer hinein? Denn solchen Grund